nicht gefunden. Die verschissene Army. Erfüllungsgehilfen werden und mich mit so einer verschissenen Zielscheibe auf den Kopf mitten in die Wüste stellen? Soll ich darauf warten, dass mich eine Autobombe zerfetzt, die ein 12-Jähriger gebastelt hat, der früher Fan von Friends und Metallica war, und hoffen, dass eine von unseren Raketen sein Haus zerstört? Kannst du nur so kritiklos für Bush sein? Ich finde es eine forlorne Nit. Damals auf der Uni habe ich Gras bei ihr gekauft. Geiles Zeug. Richtig geiles Zeug.